kam vom Süden her ein Schiff gefahren und eine junge Braut stand dort im Hafen, wo sie vor einem Jahr zwei Herzen trafen. Ein Traum war plötzlich wahr, was mit den Zweien geschah. Santa Lucia, Santa Lucia, bring mir das Glück nach Haus, weint sich schon die Augen aus. Santa Lucia, Santa Lucia. Es war in Napoli vor ein paar Stunden, sie hat ihr junges Glück nie mehr gefunden. Schiffe aus aller Welt hat sie gesehen, wird sie mit ihrem Kind noch oft im Hafen stehen. Ein Traum war plötzlich wahr, was mit den Zweien